Als ich meine Berufung zum Coach entdeckte, war ich witzigerweise gerade völlig besessen von der Frage, was um alles in der Welt meine Bestimmung sein könnte. Ich wusste immer schon, dass Schreiben ein Teil meiner Aufgabe sein sollte. Aber ebenso wusste ich, dass ich mich nicht ein Leben lang allein in einem stillen Kämmerlein einschließen konnte, um Wörter in die richtige Reihenfolge zu zwingen. Dabei würde ich durchdrehen. Ich war auf der Suche nach etwas, das a. Kontakt zu anderen beinhaltete, b. Menschen auf direkte Weise half, c. echt Spaß machte und mich, d. zwang, mich zu duschen, anzuziehen und aus dem Haus zu gehen. Das war alles, was ich hatte. Das und das dringende Verlangen nach einer Antwort. Als eine Freundin mir von einer neu gegründeten Think Tank-Gruppe für Unternehmerinnen erzählte, beschloss ich, da mal hinzugehen. Jede von uns sollte ein Projekt vorstellen, an dem sie gerade arbeitete. Doch ich hatte nichts. Nur die Hoffnung, dass mich etwas von dem, was die anderen vortrugen, auf neue Ideen bringen würde. Nachdem ich 4 Wochen lang beobachtet hatte, wie alle Frauen im Raum dahinter kamen, was sie am liebsten taten und ihre grandiosen Ideen in Firmen verwandelten beziehungsweise Firmen ausbauten, die sie schon hatten, war ich immer noch projektlos. Doch jetzt wusste ich, was ich wollte. Ich fragte die Leiterin der Gruppe, ob sie Unterstützung bräuchte. Das war der Fall. Sie stellte mich ein und ich übernahm diese Gruppen. Das alles führte dazu, dass ich ein paar Jahre später mein eigenes Coaching-Büro aufmachte, was dazu führte, dass ich mit Kunden auf der ganzen Welt zusammenarbeitete. Und das wiederum führte dazu, dass ich nun an der Küchentheke sitze und dieses Buch schreibe. Egal wie ahnungslos Sie gerade sein mögen, setzen Sie sich mit allen Ratschlägen und Gelegenheiten auseinander, die Ihnen begegnen, und achten Sie darauf, wie Sie sich dabei fühlen. Ist etwas dabei, das Sie aus irgendwelchen Gründen gern ausprobieren würden? Wovon reden Sie schon seit Ewigkeiten? Hat jemand einen Lehrer, einen Kurs oder ein Buch erwähnt, der oder das Ihnen nun ständig im Kopf herumspukt? Machen Sie den ersten Schritt in die Richtung, die sich gut anfühlt. Schauen Sie einfach, wohin Sie das führt. Und tun Sie es jetzt. Drittens, was immer Sie auch tun, geben Sie Ihr Bestes. Auch wenn Sie diesen ersten Schritt gemacht haben, stellt sich die Situation Ihrer Träume möglicherweise nicht unverzüglich ein. Womöglich landen Sie auf einem Sprungbrett. Es kann sich sowohl um ein großartiges als auch um ein ätzendes Sprungbrett handeln. Egal wohin Ihr erster Schritt Sie führt, wenn Sie weiter vorankommen möchten, akzeptieren Sie, wo Sie sich nun befinden. Schämen oder beklagen Sie sich nicht. Alles kein Grund, ungeduldig zu werden. Alles, was Sie unterwegs machen, bestimmt Ihren Kurs mit. Sagen wir, Sie haben sich dafür entschieden, Ihren Traum wahrzumachen und Rockstar zu werden. Nun kellnern Sie, weil Ihnen das die Freiheit verschafft, zu reisen, aufzutreten und ins Studio zu gehen. Ihre Berufung ist es, Musik zu machen, ganz klar. Ihre Berufung ist es nicht, sich darum zu kümmern, dass die französische Zwiebelsuppe eines nörgelnden Gastes kalt ist. Doch es ist wichtig, dass Sie sich der Sache trotzdem annehmen. Eine positive Einstellung und Dankbarkeit für all das, was Ihnen dabei hilft, Ihr Traumleben zu führen, ist gut. Es wird Ihr Leben nicht nur angenehmer machen und Ihnen mehr Trinkgeld verschaffen. Es wird außerdem Ihre Frequenz erhöhen, sowie Menschen und Gelegenheiten anziehen, die Sie weiterbringen. In solchen Fällen ist es wirklich praktisch, im Augenblick zu leben. Klar, Sie stehen gerade nicht vor Tausenden von Zuschauern auf der Bühne und machen einen Spagat in der Luft. Aber denken Sie daran, dass Sie kühn darauf hinarbeiten und sich auf Ihren Traum zubewegen. Dass Sie von unvorstellbaren Wundern und Möglichkeiten umgeben sind. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und seien Sie dankbar, dass Sie ein Leben mit einer Bestimmung führen. Dankbar, dass Ihre Frequenz hoch ist und dass Ihnen alles, was Sie brauchen, zufliegen wird. Viertens, erfinden Sie das Rad nicht neu. Schauen Sie sich um und beobachten Sie, was andere Leute machen. Auf wessen Leben sind Sie total neidisch? Was würden Sie auch gern tun? Wen halten Sie für die coolste Person aller Zeiten? Sie müssen Ihre Idealvorstellung eines Lebens nicht aus dem Nichts erschaffen. Sie müssen nur herausfinden, wobei Sie sich lebendig fühlen. Achten Sie darauf, wann etwas, das jemand macht, Ihr Interesse weckt. Es könnte heißen, dass Ihre Berufung etwas mit der Berufung dieser Person gemeinsam hat. Ermitteln Sie, welche Elemente es genau sind, die Sie ansprechen. Ist es die Tatsache, dass jemand durch die ganze Welt reist? Ist es die verlässliche Routine im Tagesablauf? Ist es, dass nie Routine einkehrt? Ist es allein zu arbeiten? Nackt zu arbeiten? Sich den ganzen Tag lang draußen aufzuhalten? Mit den Händen zu arbeiten? Mit den Augen? Mit den Ohren? Mit Tieren? Mit dem Lebenspartner? Je spezifischer Sie das benennen können, desto einfacher wird es für Sie, sich ein Bild dessen, was Sie wollen, zusammenzupuzzeln. Lesen Sie Zeitschriften, die Sie interessieren. Sprechen Sie mit so vielen Leuten wie möglich und halten Sie sich an Orten auf, wo Sie auf Menschen mit gleichen Interessen stoßen. Sie wissen nie, wann Sie etwas in Erfahrung bringen, das Sie zu Ihrem nächsten Schritt führt, oder wann Sie jemanden treffen, der Ihnen die nächste Gelegenheit bietet. Fünftens. Geben Sie nicht zu viel auf die Blitzmetapher. Ich glaube, zu den lähmendsten Fehlannahmen gehört die, dass wir alle eine wahre Berufung haben, die sich uns in Form einer blitzartigen, lebensverändernden Erleuchtung offenbart. Es gibt zwar Menschen, die immer schon genau gewusst haben, was das Richtige für sie ist, doch es gibt Unmengen anderer, wie uns, die einen Großteil ihres Lebens damit verbringen, unter Steinen und hinter Bäumen danach zu suchen, wenn nicht sogar ihr ganzes Leben. Machen Sie sich keine Vorwürfe, wenn Sie nicht zu denen gehören, die ein einzigartiges, tolles, perfektes Lebensziel haben. Das Gleiche gilt für den einzigartigen, tollen, perfekten Lebenspartner. Seien Sie lieber damit zufrieden, dass Sie im Laufe Ihres Lebens vermutlich mehrere Berufungen haben werden. Genau wie mehrere Beziehungen. Wenn Sie darüber nachdenken, erscheint es ohnehin viel sinnvoller, sich mit fortschreitendem Alter immer wieder neu auszurichten. Einige der Dinge, die ich mit Mitte 20 toll fand, reizen mich heute absolut nicht mehr. Gehen Sie immer dem nach, was sich augenblicklich gut anfühlt. Dann wird Sie das zu einem wunderbaren Leben führen. Sechstens. Hören Sie auf Ihre Intuition. Wenn Sie herausfinden wollen, wer Sie wirklich sind, was Sie gern machen und mit wem Sie das gern machen möchten, nehmen Sie sich etwas Zeit. Spüren Sie Ihrer Intuition nach. Am besten kann man das, indem man jeden Tag 5 Minuten allein und in aller Stille verbringt. Wir hetzen die meiste Zeit schnellstmöglich durch die Gegend, sowohl körperlich als auch mental, und walzen damit die Antworten, die wir suchen, quasi nieder. Alles geht im Getöse unter. Wenn Sie sich ruhig hinsetzen und fragen, bekommen Sie eine Antwort. Irgendwann. Bleiben Sie dran, seien Sie geduldig und warten Sie darauf, dass Ihre innere Orientierungshilfe sich meldet. Sie kennen schon alle Antworten, die Sie brauchen. Sie müssen Ihnen nur eine Chance geben, durchzudringen. Siebtens. Leben Sie Ihre Träume. Nun, da ich Ihnen viele freundlich sanfte Methoden gezeigt habe, zu sich selbst zu finden, folgt ein Ratschlag, der Ihnen vermutlich nicht gefallen wird. Springen Sie ins kalte Wasser und leben Sie Ihre Träume. Was sehen Sie vor sich, wenn Sie aus dem Zugfenster starren? Was, bevor Sie abends einschlafen? Was, wenn Sie so tun, als hörten Sie einem mega langweiligen Gesprächspartner zu? Treten Sie als Stand-up-Comedian vor 1000 hysterischen Fans auf? Leben Sie zusammen mit Ihren tollen Kindern glücklich im gemütlichsten Haus aller Zeiten? Werden Sie dafür gefeiert, auf der ganzen Welt Waisenhäuser zu bauen? Lassen Sie Geld bei dieser Übung außen vor. Denken Sie an das, was Ihnen große Freude bereitet, und nicht an das, was Sie Ihrer Meinung nach tun müssen, um über die Runden zu kommen. Wenn Sie über unbegrenzte Mittel verfügten, wie würden Sie dann Ihr Leben verbringen? Unsere Träume sind die aufschlussreichsten Schlüssellöcher zu dem, was wir toll finden. Egal wie abgedreht und lächerlich sie wirken, sie bedeuten uns etwas. Normalerweise stellen sie uns in der größten und besten Version unserer selbst dar. Unsere Träume entsprechen der Wirklichkeit, in einer Welt ohne Ausreden. Es wäre uns allen schrecklich peinlich, wenn jemand unsere Gedanken lesen könnte und uns beim Träumen erwischte. Ich weiß, es ist albern, aber ich würde so gern am Broadway singen. Ist das wirklich albern? Es gibt zweifelsfrei Leute, die das tun. Warum nicht auch sie? Oft geben wir vor, nicht zu wissen, wozu wir berufen sind. Im Grunde haben wir aber nur Angst davor, uns unserer Aufgabe zu stellen, weil sie uns zu groß vorkommt, weil wir glauben, damit nicht genügend Geld verdienen zu können, weil wir es einfach für ausgeschlossen halten. Doch was wäre, wenn sie so kühn wären, die Ausreden zu überwinden? Sich nicht länger dafür schämten, dass sie genial und berühmt sein wollen, sich einfach hineinstürzten. Was, wenn sie sich dafür entschieden, das Ausgefallenste, Aufregendste zu tun, von dem sie je geträumt haben? Scheißegal, was andere davon hielten. Das hieße zu leben. Achtens. Lieben Sie sich selbst, als wären Sie der einzige Mensch auf Erden.